Gespräch B. Wir führen bei Frau Müller eine Arthroskopie rechts durch. Ja, korrekt. Die Patientin hat keine Antibiotika-Prophylaxe erhalten. Richtig. Sind die angeforderten MRT-Bilder vorhanden? Ja, sind da. Die Lagerung wurde überprüft? Ja.